Es gibt Orte, die Menschen nur aufsuchen, um sie möglichst rasch wieder zu verlassen. Zu diesen Orten gehören Tiefgaragen, in denen die Autos einsam und trostlos herumstehen, verlassen von ihren Besitzern. Manchmal vernimmt man aus den Autos wehklagende Laute, die aber meist von Hunden stammen. Frau Körner hatte auch Grund zu klagen, doch sie hielt sich vornehm zurück. Ich saß im Wagen und mein Mann kam gerade durch die Tür, als die Schüsse fielen. Mein Mann fiel um und ich rannte zu ihm. Er hatte keine Chance. Und der Täter stand hinter dieser Reklamewand. Ja, ich habe ihn gesehen. Genau genommen nur seine Schuhe. Er muss sich aus dem Staub gemacht haben, als ich zu meinem Mann lief. Hörten Sie, dass er in einen Wagen stieg? Ich hörte überhaupt nichts. Ich war wie in Trance. Es schien auch alles unendlich verlangsamt. Ich hatte das Gefühl, dass es Minuten dauerte, bis ich bei meinem Mann war. Sie sagten mir am Telefon, dass die Polizei bereits einen Verdächtigen verhaftet hat. Ja, aber das ist der falsche Mann. Und weshalb sind Sie sich so sicher? Es gab eine Gegenüberstellung. Ich habe ihn nicht erkannt. Sie haben nur seine Schuhe gesehen. So ist es. Aber als ehemalige Schuhverkäuferin sind für mich Schuhe, nicht einfach nur Schuhe. Der Mörder trug teure, rahmengenähte Schuhe. Möglicherweise ein Modell von Alan Edmonds. Davon habe ich noch nie gehört. Das überrascht mich nicht. In welchem Supermarkt kaufen Sie Ihre Schuhe? In meinem Beruf sollte die Kleidung möglichst unauffällig sein. Der Mann, den die Polizei verhaftet hat, trägt Schuhe wie Sie. Billig und ohne Stil. Ich muss doch sehr bitten. Mein Stil ist vielleicht nicht so offensichtlich, aber dafür gehört er mir allein. Der Mörder meines Mannes läuft noch immer frei herum. Die Polizei hat den Falschen verhaftet. Deshalb möchte ich Sie engagieren. Das ist eine tolle Idee. Die könnte von mir sein. Mein Mann hatte keine Feinde. Hab ich danach gefragt? In den Krimis wird das immer gefragt. Mein Mann scheute Konflikte. Er war auch kein besonders guter Geschäftsmann. In unserer Ehe war ich die praktisch Veranlagte. Ich werde mir das merken, wenn in meinem Büro wieder einmal eine Glühbirne ersetzt werden muss. Mein Mann hatte auch kein Verhältnis. Die meisten Männer verheimlichen so etwas vor ihrer Frau. Das wäre unnötig gewesen. Ich kann sehr wohl zwischen Liebe und Lustgewinn unterscheiden. Mein Mann und ich haben uns nie etwas vorgemacht. Das klingt verlockend. Vielleicht sollten wir uns zuerst über das Honorar und danach ein wenig über Lustgewinn unterhalten. Wenn mir nach einem neuen Mann ist, werde ich schon einen finden. Zuerst aber will ich, dass der Mord an meinem Gatten gesühnt wird. Vorher finde ich keine Ruhe. Spüren Sie auch diesen Druck im Becken? Bitteschön. Ich glaube, wir stehen auf einer Wasserader. Das ist ungesund. Dann sollten wir woanders hin. Gegen ein nettes Mittagessen hätte ich nichts einzuwenden. Ich esse nie zu Mittag. Das macht schläfrig und dick. Ich schlage vor, dass Sie mich am Abend anrufen und mir erzählen, was Sie herausgefunden haben. Der Vorschuss war nicht üppig, aber meine neue Klientin sah so gut aus, dass ich zumindest ein halbes Auge zudrückte. Im Polizeipräsidium wurden gleich beide Augen zugedrückt und es dauerte eine Weile, bis der zuständige Beamte aus seinem Tiefschlaf geweckt werden konnte. Wer alle 3 Stunden 10 Minuten schläft, lebt länger und kann sich besser konzentrieren, das ist der Wiesen-Maloney. Es ist auch erwiesen, dass Morde, die nicht in den ersten 48 Stunden aufgeklärt werden, erhebliches Kopfzerbrechen bereiten können. Zum Beispiel der Mord an Herrn Körner. Üble Sache, Maloney. Der Mann ist wie bei einer gezielten Hinrichtung erschossen worden. Aber wir haben den Täter bereits gefasst. Kein unbeschriebenes Blatt. Mehrere Vorstrafen. Und er hat für Körner gearbeitet. Und er wurde... Der Verdächtige wurde von Körner entlassen? Der Mann heißt Steiner und er hat ein Motiv. Und er wurde am Tatort gesehen. Und er ist wegen schwerer Körperverletzung vorbestraft. Aber er trägt die falschen Schuhe. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Niemand traut der Polizei mehr zu, einen Mord aufzuklären. Frau Körner hat sich geweigert, Steiner zu identifizieren, weil der Mörder angeblich teure Schuhe trug. Wer aber achtet schon auf so etwas? In einer Tiefgarage. Eine ehemalige Schuhverkäuferin interessiert sich für Schuhe. Sie würden einen Mörder anhand des Kreuzworträtsels erkennen, das er auf sich trägt. Nur tragen Mörder leider selten Kreuzworträtsel auf sich. Aber die meisten Mörder tragen Schuhe. Und dieser Mörder trägt teure Schuhe. Wir haben die Schuhe von Steiner analysieren lassen. Eine neue Software, Maloney. Die Schuhe werden nach über 400 Kriterien ausgewertet. Das Resultat ist eindeutig. Steiners Schuhe weisen Übereinstimmungen auf mit vielen anderen Schuhen, die Mörder trugen. Ach, dann gibt es so etwas wie einen Mörderschuh. Schuhe sind Charaktersache, Maloney. Ein schlechter Charakter trägt schlechte Schuhe. Würde man Ihre Schuhe auswerten, dann käme heraus, dass viele andere Verlierer ähnliche Schuhe tragen. Und Ihre Schuhe gehören zum Modell Beamter im Vorruhestand. Meine Schuhe sind solide und praktisch. Die wenigsten Mörder tragen solche Schuhe. Möchten Sie sehen? Er bückte sich und begann, einen Schuh auszuziehen. Ich machte mich schleunigst aus dem Staub. Draußen betrachtete ich die Schuhe der Passanten und stellte erstaunt fest, dass Schuhe tatsächlich etwas über den Schuhträger aussagen konnten. Da dieser Fall offenbar ein paar Schuhnummern zu groß war für die Polizei, war es an mir, die richtigen Schuhbändel zu finden. Herr Turner war ein Geschäftspartner des Toten und deshalb eine der wichtigeren Adressen in diesem Fall. Eine schreckliche Geschichte. Ein Mensch voller Vitalität und Ideen. Zwei Schüsse und alles ist zu Ende. Es gibt Momente, da halten wir uns für unsterblich, dabei sind wir so verletzlich. Mich interessieren in diesem Zusammenhang die Überlebenden, vor allem die Mörder. Sie sind meist im Umfeld des Opfers zu finden. Ehefrauen und Geschäftspartner sind die erste Adresse. Sie verdächtigen Nelly? Ich verdächtige jeden, der ein Motiv für die Tat hat. Aber die beiden waren ein Herz und eine Seele. Kann es sein, dass Sie ein Verhältnis mit Frau Körner haben? Ich und Frau Körner? Wo denken Sie hin? Meine Präferenzen sind maskuliner Natur. Sie sind schwul. Das verblüfft Sie? Nur weil ich keine albernen Ringe und keinen Schnurrbart trage? Die Welt ist voller Klischee. Die Firma, die Sie zusammen mit Körner aufbauten, verkauft Schuhe? Ja, ganz spezielle Schuhe. Wir restaurieren antike Schuhe. Antike Schuhe? Bei Ihnen kann ich die Sandalen von Kaiser Nero kaufen? Oh, die wären natürlich ein Prachtstück. Die meisten unserer Modelle sind jüngeren Datums. Etwa ein paar Schuhe, die Humphrey Bogart gehörten. Ach, der Mann hatte erstaunlich kleine Füße. Vielleicht sind die Schuhe in all den Jahren geschrumpft? Ihre Schuhe sehen auch ziemlich antik aus. Als ich die Schuhe vor 10 Jahren kaufte, sagte mir der Verkäufer, dass es eine Weile dauert, bis sie eingetragen sind. Leider hat er mir nicht gesagt, wie viele Jahre es dauert. Ich glaube, ich könnte Ihre Schuhe restaurieren und weiterverkaufen. Für 10 Franken würde ich sie Ihnen abkaufen. Für 10 Franken kann ich mir keine neuen Schuhe kaufen. Ich hätte ein interessantes Modell für Sie. Stammt von einem Schauspieler, der in den 80er Jahren im Fernsehen einen Detektiv verkörperte. Welche Schuhgröße haben Sie? 43 3/5. Ach, das ist selten. Das ist einmalig. Ich trage meine Schuhe lieber weiter ein. Sie könnten Ihre Schuhe in das Verzeichnis der zu schützenden Kulturgüter eintragen. Die Geschäftspartner von Mordopfern sollten nicht sarkastisch sein. Ach, das ist nur Fassade. Ich habe den Mord nicht verkraftet. Ich nehme Antidepressiva. Nachts plagen mich Albträume, in denen ich unter 200 Paar Turnschuhen begraben werde. Er schilderte mir ausführlich seine Abneigung gegen Turn- und andere Laufschuhe und zeigte mir ein paar restaurierte Bostonien-Schuhe, die etwa so viel kosteten wie meine Krankenkassenprämie. Meine Klientin war barfuß, als ich sie zu Hause besuchte. Bei ihr war ein Mann mit einer Wünschelrute. Herr Jäger kann Wasseradern aufspüren. Die Menschen wissen gar nicht, was Wasseradern alles anrichten können. Sie werden es mir sicherlich gleich erklären. Wasseradern stören das Gleichgewicht von Geist und Seele. Das Wasser hat einen schlechten Einfluss auf den Charakter. Es macht Menschen launisch und unglücklich. Und für diesen Unsinn bezahlen Sie den Mann? Das ist wissenschaftlich erwiesen. Es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass Wünschelruten nichts taugen. Das stimmt nicht. Herr Jäger hat mehrere Wasseradern aufgespürt. Seit mein Mann und ich unser Zimmer nicht mehr benutzen, geht es uns besser. Ging es uns besser. Er ist tot. Was nicht durch eine Wasserader verursacht wurde. Herr Körner glaubte nicht an die Kraft von Wasseradern. Überhebliche Menschen laufen Gefahr, eines unnatürlichen Todes zu sterben. Bitte sag so etwas nicht, Andy. Mein Mann wurde ermordet. Er kann nichts dafür. Genaueres weiß nur der Mörder. Ich habe bei der Durchsicht meiner Konten eine Entdeckung gemacht. Sie haben mehrere Konten. Ist das nicht eine Verschwendung? Es wurde Geld abgehoben, ohne mein Wissen. Ich glaube, dieser Raum ist trocken. Schon gut, du kannst nachher weitermachen. Ihr Mann hat das Geld abgehoben. Er war der Einzige außer mir, der Zugang zu den Kontokarten und den Geheimnummern hatte. Vielleicht wurde er erpresst? Sie zeigte mir die Kontoauszüge. Es waren keine riesigen Beträge, die fehlten, aber genug, um mich neidisch zu machen. Der Wünschelrutengänger hatte in der Zwischenzeit eine andere Wasserader entdeckt. Meine Klientin begann sofort damit, ein weiteres Zimmer zu räumen. Am nächsten Morgen rief mich jemand an, der für irgendein Institut arbeitete und mir weismachen wollte, dass ich meine finanzielle Vorsorge überdenken sollte. Ich ließ den Mann reden und legte den Hörer neben die Kaffeemaschine. Danach fuhr ich vollgepumpt mit Koffein und guten Vorsätzen ins Polizeipräsidium. Na, Maloney, langweilen Sie sich wieder zu Tode? Das ist kein Wunder, wenn man keine Aufträge und keine Hobbys hat. Ich könnte Ihnen einen kleinen Nebenjob in unserer Kantine vermitteln. Ganz einfache Arbeit, genau das Richtige für Sie. Danke, danke, aber ich habe genug zu tun. Denn während Sie hier noch das Frühstück verdauen, bin ich bereits dabei, den Mord an Herrn Körner aufzuklären. Jemand hat in den vergangenen Wochen von Frau Körners Konten, ohne ihr Wissen, Geld abgehoben. Einzig ihr Mann hatte Zugang zu den Bankkarten und Geheimzahlen. Wir haben die finanziellen Verhältnisse der Körners überprüft. Das Opfer hatte keine Geldsorgen. Weshalb sollte er heimlich das Konto seiner Frau plündern? Vielleicht wurde er erpresst oder er gönnte seiner Frau das viele Geld nicht mehr. Dann hätte die Frau ein Motiv. Sie saß aber im Wagen. Und sie behauptet, den Schuh des Mörders gesehen zu haben. Moment mal, Sie vermuten, dass der Mörder im Auftrag von Frau Körner schoss? Sie haben aber keine gute Meinung über Ihre Klientin, Maloney. Ich meine gar nichts. Ich versuche lediglich, der Wahrheit ein wenig näher zu kommen. Das tun wir auch, Maloney. Leider mussten wir Herrn Steiner wieder laufen lassen. Der Verdacht hat sich als falsch erwiesen. Wir gehen immer noch davon aus, dass er der Täter war. Aber die Staatsanwaltschaft verlangt nach mehr Beweisen. Immerhin wurde Herr Steiner kodiert. Das heißt, man benötigt jetzt einen Geheimcode, wenn man unschuldig ist. Steiner ist nicht unschuldig. Wir haben ihm deshalb einen Mikrochip ins Ohr gepflanzt. So wissen wir immer ganz genau, wo er sich aufhält. Ist das legal? Es ist effizient. Das ist besser als legal. Wir befinden uns in einer Testphase. Der Chip hat nur eine Lebensdauer von einer Woche. Haben wir bis dann keine stichhaltigen Beweise gegen Steiner, vernichtet sich der Chip von selbst. In seinem Ohr? Ist es nicht schmerzhaft? Das wird sich zeigen, Maloney. Es ist, wie gesagt, ein Test. Und wo hält sich Steiner jetzt gerade auf? Moment, das haben wir gleich. Jetzt habe ich das Signal auf dem Monitor, Maloney. Mogadischu. Steiner ist nach Mogadischu geflogen. Das ist seltsam. Wir haben ihn erst vor 2 Stunden entlassen. Vielleicht waren Hacker am Werk und haben das Programm durch ein Kreuzworträtsel ersetzt. Ich glaube, es gab eine Verwechslung. Wir haben einen zweiten Versuchschip einem Asylbewerber eingepflanzt. Der wurde letzte Woche ausgeschafft. Das ist praktisch. So können wir die Reichweite des Chips testen. Er druckte mehrere Seiten aus, auf denen allerdings nur Zahlen und Sonderzeichen zu sehen waren. Offenbar hatte der Chip Sprachprobleme. Ich ließ mir vom Polizisten die Adresse Steiners geben. Er lebte bei seiner Schwester in einer unruhigen Gegend nördlich der Stadt. Mein Bruder hat in der Untersuchungshaft einen Schock. Vermutlich hat ihm der Anblick eines gewissen Polizisten die Sprache verschlagen. Er ist immer so, wenn er unter extremem Stress steht. Unser Vater hat ihn als Kind oft in den Kaninchenstall gesperrt. Ihr Bruder hat für den ermordeten Herrn Körner gearbeitet? Ja, ein halbes Jahr lang. Dann wurde er entlassen. Einfach so. Einfach so? Gut, es gab gewisse Unstimmigkeiten. Aber nichts Dramatisches. Ihr Bruder hat Geld aus der Firmenkasse gestohlen? Nein, er hat Filzstifte geklaut. Filzstifte? Mein Bruder liebt den Duft von Filzstiften. Er war lange Zeit süchtig danach. Mein Bruder ist in jeder Beziehung außergewöhnlich. Er kann zum Beispiel mit 50 Franken einkaufen gehen und ohne darauf zu achten, was in den Korb liegt, wird es an der Kasse genau 50 Franken kosten. Das ist praktisch. Andererseits macht es nicht viel Sinn, für 50 Franken einzukaufen, wenn man nur Ware für 10 Franken benötigt. Mein Bruder ist kein Mörder. Er wurde am Tatort gesehen. Er wollte Körner die Reifen durchstechen. Er hat den Mann gehasst. Aber mein Bruder ist nicht gewalttätig. Und Reifen durchstechen finde ich in Ordnung. Ich bin nämlich für den öffentlichen Verkehr. Ihr Bruder nickte zustimmend. Ich versuchte, an seinen Ohren die Einstichstelle zu finden, in die der Chip implantiert worden war, entdeckte aber nur Farbtupfer, die aussahen, als hätte er mit einem Filzstift herumgespielt. In meinem Büro traf ich wenig später auf Herrn Turner, dem Geschäftspartner des Ermordeten. Ich habe eine Entdeckung gemacht. Haben Sie einen antiken Schuh ausgegraben? Ganz im Gegenteil. Mir sind zwei Paar Schuhe abhanden gekommen. Jemand hat Ihre Schuhe gestohlen. Nicht meine Schuhe, aber Schuhe aus dem Schuhlager. Neben alten Freizeitschuhen fehlt auch ein sehr schönes Modell von Alan Edmonds. Ich dachte, das könnte Sie interessieren. Das interessiert mich ungemein. Wurde eingebrochen? Nein. Die Tür war abgeschlossen und ein Fenster hat es nicht. Außer mir besaß nur Herr Körner einen Schlüssel und natürlich seine Frau. Sie glauben, dass Frau Körner die Schuhe gestohlen hat? Warum nicht? Aber wozu? Bin ich der Detektiv oder sind Sie es? Wenn Frau Körner für den Mörder Schuhe besorgen wollte, hätte sie das ganz bestimmt woanders getan. Ja, das leuchtet ein. Wer aber sonst könnte die Schuhe gestohlen haben? Das werde ich herausfinden. Ich bin übrigens dabei zu expandieren. Ich werde künftig auch antike Hüte restaurieren. Huch! Ja, im Internet habe ich mir bereits einen Tiroler Hut ersteigert, der angeblich Louis Trenck getragen hatte. Haben Sie vielleicht auch noch einen alten Hut zu Hause rumliegen? Nein, aber alte Socken. Die Löcher sind garantiert echt. Schuhe, Hüte, Gürtel. Ach, das wird mein neues Geschäftsfeld. Hey, darf ich mir Ihren Gürtel anziehen? Er streckte seine Arme aus, doch ich war schneller und öffnete die Tür und bugsierte ihn hinaus. Es war an der Zeit, meiner Klientin einen Besuch abzustatten. Sie suchte nach dem Schlüssel zum Schuhlager, während ich es mir auf dem Sofa bequem machte. Ich habe diesen Schlüssel nie gebraucht. Mein Mann gab es nicht, falls er seinen verlieren sollte und er dringend ins Schuhlager muss. Haben Sie inzwischen herausgefunden, wie viel Geld von Ihren Konten abgehoben wurde? Insgesamt etwa 8.000 Franken. Aha. Immer mit der Bankkarte am Automaten. In den meisten Automaten sind Kameras eingebaut. Daran habe ich auch schon gedacht. Ich habe die Bankfilialen und die Polizei benachrichtigt. Das ist gut so. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich habe den Fernseher in die andere Ecke gestellt. Ich dachte eigentlich an den Mord an Ihrem Mann. Was wir bis heute wissen, passt Ihrem Mann zusammen. Vielleicht war es eine Verwechslung. Vielleicht sollte gar nicht mein Mann sterben. Sowas kommt vor. Das gibt es nicht. Haben Sie den Schlüssel gefunden? Nein, aber einen Ohrclip, den ich seit Wochen vermisse. Das hilft uns bestimmt weiter. Entschuldigen Sie, aber seit mein Mann tot ist, kommt mir alles gleich wichtig oder unwichtig vor. Nach einer Stunde gab sie auf. Mehrere Schmuckstücke, ein alter Reisepass und vor Jahren verlegte Karten für die Oper waren ans Tageslicht gekommen, nicht aber der Schlüssel zum Schuhlager. Ich fuhr zurück in mein Büro und gönnte mir einen Whisky. Danach starrte ich auf meine Schuhe, ohne jedoch zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Ich träumte von Schuhen und einer Schuhverkäuferin, die mir ihren Schlüssel zeigte und danach auf eine Tür schoss, bis diese sich lächelnd verneigte und seltsame Laute von sich gab, wie Herr Steiner. Dessen Schwester besuchte mich, als ich gerade dabei war, Kaffee zu machen. Ich trinke lieber Tee. Damit kann ich leider nicht dienen. Mein Bruder wurde gestern Nacht in einer Klinik eingewiesen. Wurde er gewalttätig? Nein. Er hat nur eine Nachbarin mit Eiern beworfen. Das ist aber nicht nett. Er konnte ja nicht wissen, dass ich die Eier vorher gekocht hatte. Die Nachbarin hatte sich das Nasenbein gebrochen. Der sanfte Bruder scheint nicht so sanft zu sein, wie Sie es gerne hätten. Die Nachbarin hat ihn an unsere Mutter erinnert. Und weshalb kommen Sie zu mir? Könnte es sein, dass Herr Körner Ihren Bruder an seinen Vater erinnert hat und er ihn deshalb erschoss? Nein, das ist undenkbar. Ich werde mich um meinen Bruder kümmern. Vielleicht mache ich eine Ausbildung zur Psychiatrieschwester. Dann könnte ich an ihm üben. Ich sagte ihr, dass ihr Bruder schon genug gelitten hatte. Sie aber bekam glänzende Augen, als sie das Stück Kuchen sah, das ich mir für das Frühstück aufgehoben hatte. Ich bot ihr ein Stück an und ehe ich mich versah, war alles weggegessen. Ich trank den Kaffee alleine und besuchte danach Herrn Turner in seinem Schuhlager. Ich muss Platz schaffen für die Hüte. Ich würde Ihnen ein paar Schuhe zum halben Preis verkaufen. Danke, aber auch der halbe Preis ist ein zu hoher Preis für mich. Diese Schuhe halten ewig. Sie müssen sie nur ab und zu neu besohlen. War an den beiden Schuhen, die gestohlen wurden, etwas Auffälliges? Ja, eigentlich nur die Größe. 45, das ist überdurchschnittlich. Als Experte sollten Sie wissen, wie viele Männer Schuhgröße 45 tragen. Ja, Sie werden es nicht glauben, aber es gibt sogar Frauen mit dieser Schuhgröße. Ach. Ja, genau wie es Männer mit Größe 38 gibt. Aber die Regel ist es nicht. 40 bis 43 sind die häufigsten Schuhgrößen bei Männern. Dann hat der Dieb gezielt Schuhe in seiner Größe gesucht. Ja, es sieht ganz danach aus. Wissen Sie, wann die Schuhe gestohlen wurden? Das kann ich nicht genau sagen. Könnte es auch vor dem Mord an Herrn Körner gewesen sein? Ja, das ist durchaus möglich. Gehen wir einmal davon aus, dass der Mörder hier war. Der Mörder klaut beim Opfer zuerst die Schuhe und tötet ihn dann? Er hat zwei Paar Schuhe gestohlen, auffällige und unauffällige. Die auffälligen trug er, als er Körner erschoss. Er hat die teuren Schuhe absichtlich getragen, weil er wusste, dass Frau Körner darauf achten würde? Wenn das stimmt, dann hat der Mörder Herr und Frau Körner sehr gut gekannt. Warum aber wollte er Frau Körners Aufmerksamkeit auf seine Schuhe lenken? Um von sich abzulenken. Dieser Mann trägt normalerweise keine teuren Schuhe. Dann wird es jetzt ganz leicht. Sie müssen nur im Bekanntenkreis der Körners nach einem Mann mit billigen Schuhen Ausschau halten. Ja, so viele kommen da nicht in Frage. Frau Körner schaut alle Männer, die billige Schuhe tragen, missbilligend an. Und das kann sie sehr gut. Die meisten geben früher oder später auf und kaufen sich teure Schuhe. Er machte mir noch einmal das Angebot, mich aus seinem Lager zu bedienen, doch ich winkte ab und sagte, dass ich Frau Körner lieber mit meinen analytischen Fähigkeiten begeistern wollte. Zuerst aber beeindruckte ich die Polizei mit meinen neuesten Erkenntnissen. Schuhgröße 45. Danach sollen wir fahnden. Ein Bekannter aus dem Umfeld der Körners. Das kann doch nicht so schwierig sein. Wenn der Mann auch nur halbwegs intelligent ist, dann hat er die falsche Schuhgröße gestohlen und die Schuhe mit Papier gestopft. Der Mann hat zwei Paar Schuhe gestohlen. Eines für den Auftritt mit der Pistole und ein zweites für sich ganz privat. Das ist Ihre Theorie, Maloney. Wir haben eine ganz andere. Ein Schreiner, Maloney. Ein Schreiner? Wir haben alle Spuren in der Tiefgarage ausgewertet und sind dabei auf ein Stück Holz gestoßen. Das vermutlich vom Täter stammt. Der Täter ließ ein Stück Holz fallen. So ist es. Sehen Sie, wir glauben, dass es sich um einen kunstvoll gefertigten Kleiderbügel handelt. Das Stück Holz sah ganz und gar nicht wie ein Kleiderbügel aus. Langsam kam ein Stück zum anderen. Mir fehlte nur noch die richtige Schuhgröße, um den Fall endgültig zu lösen. Am Abend rekonstruierten wir den Mord am Tatort. Nein, nein, nein, das sind die falschen Schuhe. Der Mann hinter der Plakatwand trägt die falschen Schuhe. Wenn ich es sage, das sind stillose 0815 Schuhe. Der Mörder trug Schuhe mit Stil. Meine Schuhe sind ein Schweizer Qualitätsprodukt. Meine Frau hat sie für mich ausgesucht. Sie sind zweckmäßig und passend zu jeder Tageszeit. Das sind scheußliche Schuhe. Es reicht. Noch so eine Beleidigung. Und ich verhafte Sie auf der Stelle. Entschuldigung, ich fühle mich unwohl in Tiefgaragen. Dürfte ich vielleicht an die frische Luft gehen? Sie werden sich schon bald noch viel unwohler fühlen, das garantiere ich Ihnen. Aber warum? Ich habe nichts getan. Hier, ziehen Sie diese Schuhe an. Das sind auch scheußliche Schuhe. Mir gefallen sie. Diese Schuhe haben wir in Ihrer Wohnung sichergestellt. Diese Schuhe wurden bei dem Einbruch in das Schuhlager gestohlen, zusammen mit den Schuhen, die der Mörder trug. Ich fasse zusammen. Der Mörder trug Schuhe, als er Herrn Körner erschoss. Glauben Sie ernsthaft, dass jemand barfuß in einer Tiefgarage herumspaziert? Ich fasse weiter zusammen. Die Schuhe des Mörders sind verschwunden. Dafür haben wir diese Schuhe gefunden und einen Kleiderbügel. Sie haben in meiner Wohnung einen Kleiderbügel gefunden? Der Kleiderbügel lag am Tatort. Er ist ein Beweisstück. Aber das ist kein Kleiderbügel. Doch, ich glaube, das ist ein Kleiderbügel. Aber nein, das ist eine deiner Wünschelrufen. Er hat sie selber hergestellt. Sie sind fantastisch. Ich glaube, wir befinden uns auf einer Wasserader. Das ist schädlich. Wir sollten jetzt alle nach Hause gehen. Sie gehen nirgendwo hin. Den verhaftet auf der Stelle. Du hast meinen Mann erschossen? Aber warum? Herr Jäger suchte in ihrem Haus nach Wasseradern. Er fand aber viel interessantere Dinge. Bankkarten und die dazugehörigen Geheimnummern. Du hast mich bestohlen? Ich brauchte das Geld. Ich habe einen Unfall gebaut und ich war betrunken. Die Versicherung zahlt nicht. Die ruinieren mein Leben. Herr Körner hat herausgefunden, dass ihr Wasseradern-Spezialist Geld von ihrem Konto gestohlen hat. Wahrscheinlich wollte er ihn anzeigen. Ja, er gab mir 3 Tage Zeit, um das Geld wieder einzuzahlen. Aber woher sollte ich es nehmen? Keine Bank gibt mir einen Kredit. Ich habe doch schon überall Schulden. Da wusste ich nicht mehr ein noch aus. Sie klauten die Schuhe und zogen die teuren für den Mord an, weil sie genau wussten, dass Frau Körner auf den Schuh des Mörders achten würde. Das ist unfassbar. Und was ist jetzt mit den Wasseradern? Wer soll die für mich aufspüren? Wir könnten gemeinsam in einer Bar eine Whisky-Adern aufspüren. Das ist wieder typisch, Maloney. Sie denken wieder nur an das eine. Und Sie kommen mit, Herr Jäger. Wir werden einen anderen Wünschelruten-Scharlatan beauftragen, im Gefängnis nach Wasseradern zu suchen. Und wir werden Sie in eine Zelle direkt über einer Wasserader einsperren. Nein. Meine Klientin schlug mir am nächsten Tag vor, dass sie für mich ein paar Schuhe aussuchen würde. Nachdem ich diese 2 Tage getragen hatte, schmerzten meine Füße derart, dass ich die teuren Schuhe aus dem Fenster schmiss. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Schuh des Mörders.